Wenn man einen bestimmten Grad von Bekanntheit erreicht hat, kann man sich ja nicht mehr unbedingt aussuchen, wer einem zum Geburtstag gratuliert. Und deswegen muss Jürgen Habermas damit leben, dass alle irgendwas über ihn sagen oder schreiben, weil er 80 wird. Alexander Kluge und Klaus Leggewie, aber auch die Mainpost aus Unterfranken, die Rot-Hilpolsteiner Volkszeitung und sogar der Fokus. Aber Jürgen Habermas ist das vermutlich gewohnt, so wie er vermutlich auch weiß, dass die meisten derer, die ihn außer zu runden Geburtstagen auch bei Preisverleihungen, Medaillenüberreichungen und anderen gesellschaftlichen Anlässen rühmen, noch nie ein ganzes Buch von ihm gelesen haben, weil seine Bücher erstens, naja, von eher spröder Sprache sind und weil sie zweitens selbst in einer Hochkultur wie der Deutschlands die Mehrheit der lesenden Menschen schlichtweg überfordern. Der Autor dieses Beitrags muss gestehen, dass auch er zu dieser Mehrheit gehört, die allenfalls Splitter des Habermas'schen Werkes aufnehmen und verstehen kann. Wie also in Worte fassen, was für den intellektuellen Durchschnitt nicht fassbar ist? Politiker haben für solche Fälle einen Stab, in dem sich immer einer findet, der dem Chef oder der Chefin eine Rede schreibt, mit der man jedenfalls nichts falsch macht. Zum Beispiel die Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main, Petra Roth. Die musste 2001 bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Jürgen Habermas ein paar ehrende Worte sprechen und ließ sich von einem Referenten unter anderem dies aufschreiben. Unermüdbarkeit des Nachdenkens, Unbestechlichkeit des Urteils und Unwille zur Resignation. Dafür schuldet ihm unser Land Dank, zu dessen kulturellem Ansehen in der Welt sie so maßgeblich beitragen. Tatsächlich ist Jürgen Habermas der vermutlich erfolgreichste intellektuelle Exportartikel Deutschlands. Seine Bücher sind als Standardwerke der Demokratietheorie weltweit anerkannt, von den USA bis Australien, von Frankreich bis China, wobei man nicht genau weiß, ob die Tatsache, dass Jürgen Habermas Werke die Regale chinesischer Universitätsbibliotheken füllen dürfen, möglicherweise auf einem Missverständnis beruht, auf dem Missverständnis, der Mann sei ein marxistisch geprägter Linker. Dass er das nicht, jedenfalls nicht mehr ist, dass er sich zur politischen Mitte und die Mitte sich zu ihm hin bewegt hat, das stellte der Großmeister des Denkens schon vor 10 Jahren fest, als ihm der Theodor-Heuss-Preis verliehen wurde. Für Leute wie mich enthält ein solcher Preis ja auch eine Mitteilung darauf, dass er, der Preisträger, nun, auch wenn er vom linken Rande herkommt, in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Sagen wir in der linksliberalen Facette dieser Mitte. Joschka Fischer bezeichnete Jürgen Habermas als fast einen Staatsphilosophen und zweifellos waren viele in der rot-grünen Bundesregierung von Habermas beeinflusst, auch wenn sie dem Meister nicht bis zum Gipfel der Erkenntnis folgen konnten, weil es in Berlin ja selten um Demokratietheorie, sondern eher um Dosenpfand geht. Es steht aber zu befürchten, dass selbst Gerhard Schröder, von dem man ja weiß, dass ihm die Philosophie nichts ist, Bildzeitung, Bier und Bundfernsehen hingegen alles, dass also auch Gerhard Schröder Jürgen Habermas einen Glückwunschbrief zum Geburtstag geschrieben hat. Wie gesagt, mit der Lebensleistung eines Jürgen Habermas kann man sich seine Gratulanten eben nicht aussuchen.